Angenommen, das Evangelium des Johannes sei wirklich, neben den drei ersten Evangelisten, von einem Christen der kirchlichen Urzeit geschrieben, dann kann es sich natürlich nicht um einen Spaß des Verfassers gehandelt haben, wenn er die jahrzehntelang bereits feststehende wirkliche Tradition der Synoptiker in wichtigen Partien über Bord warf und einem anderen zeitlich-örtlichen Ablauf des Lebens Jesu der Christenheit vorlegte. Gegen solche Willkür sprechen dieselben Gründe, die ich im vorigen Beispiel anführte. Allenfalls wäre eine so tiefgreifende Modifikation der wirklichen Überlieferung nur im Einverständnis mit der überwiegenden Mehrheit der Christen jener späteren Epoche möglich gewesen. Wir sehen hier einmal ganz von den Gegnern ab und ebenso von dem Umstande, dass für die grundstürzende Umwälzung der zeitlichen und örtlichen Fakten überhaupt keine kirchlich-dogmatisch-kultische Veranlassung gegeben war. Nimmt man aber eine solche Verschwörung gegen die Wahrheit der Jesusgeschichte an, so muss man den Betrügern auch so viel Einsicht zutrauen, dass sie dann auch ganze und sichere Arbeit gemacht haben würden. Dazu gehörte vor allem, die bestehende wirkliche Tradition auszustreichen, das heißt, die im Wege stehenden synoptischen Schriften entweder zu vernichten oder wenigstens der neuen Tradition entsprechend umzuarbeiten. Das ist jedoch nicht geschehen. Und eben weil die echte Tradition unangetastet blieb, kann die Johannesüberlieferung weder das Ergebnis persönlicher Willkür noch einer allgemeinen urchristlichen Verschwörung sein. Auch im Punkte der Dauer der Wirksamkeit Jesu müsste sich daher im wirklichen Leben der urchristliche Verfasser des vierten Evangeliums auf eine Tradition gestützt haben, die von Anfang an in der Gemeinde bestand und sich fortpflanzte. Damit wären wieder zwei sich widersprechende Überlieferungsströme gegeben, eine Tatsache, die unter der Voraussetzung denkbar wäre, dass die Christen sich von Anbeginn ihrer Verkündigung an nicht über die wirkliche Dauer hätten einigen können, weil sie dies wichtige Faktum eben sofort vergessen hatten. Dass solches Vergessen psychologisch glattweg unmöglich ist, liegt auf der Hand. Es erscheint zweckmäßig, an dieser Stelle einen kurzen Rückblick zu tun. Ist es nicht sehr auffallend, dass unsere Kritik immer erneut Belege dafür beibrachte, wie sich die mündliche Überlieferung vom Leben Jesu regelmäßig in zwei Traditionsströme spaltet, die sich bis in den Kern hinein krass widersprechen? Haben sich denn die mittelalterlichen Fälscher, die nach unserer Auffassung doch eine planmäßig arbeitende Genossenschaft gleichgesinnter Männer bildeten, nicht vorher darüber geeinigt, was an geschichtlichen Daten, Namen, Orten und so weiter in der christlichen Romanserie vorkommen sollte? Warum arbeitete das Kollektiv so schludrig und gab sich damit vor der kritischen Mit- und Nachwelt solche Blöße? Der Leser darf versichert sein, die Fälscher arbeiteten keineswegs schludrig, sie sind mit schärfster Überlegung zu Werke gegangen. Sie haben sich auch geeinigt, wie es mit den Tatsachen der christlichen Urgeschichte gehalten werden sollte, und trotzdem immer wieder dieser Zwiespalt in den Berichten. Die Lösung dieses scheinbar so schwierigen Rätsels ist bei einiger Überlegung leicht zu finden. Die Fälscher des Mittelalters standen bei der Konzeption ihrer Jesusgeschichte unter einem dichtenden Zwange, dem sie nicht entrinnen konnten. Sie mussten ihre Historie zwangsläufig in zwei sich widersprechenden Traditionsströmen dahinfließen lassen. Es blieb ihnen gar nichts anderes übrig. Der Leser versetze sich doch nur in die Lage der Fälscher, indem er, wie jene Männer, folgende Überlegungen anstellt. Wo soll man Jesus geboren sein lassen? Sogleich sahen sich die Fälscher unter einem Zwange befindlich, denn angesichts der Messiaswürde, die Jesus erhalten sollte, ließ es sich gar nicht vermeiden, ihn gemäß alttestamentlicher Weissagung in der Davidstadt Bethlehem zur Welt kommen zu lassen. Bethlehem aber lag nur knapp 10 Kilometer von Jerusalem entfernt, und diese Tatsache hat die Fälscher sehr nachdenklich gestimmt und in die größte Verlegenheit gebracht. Wir können das leicht nachfühlen. Man bedenke nur, lebte nämlich Jesus als Kind, Jüngling und Mann weiter in seiner Vaterstadt Bethlehem, so musste er sein Wirken als Messias auch hier bzw. in der Umgebung beginnen. Und wir erfahren ja auch im Johannesevangelium, die ersten Jünger seien in dem weiter entfernten peräischen Bethanien geworben worden. Das bedeutet aber, Jesus hätte unmittelbar unter den Augen der Gegner seine verbrecherische Wirksamkeit begonnen. Hier aber zeigte sich der Fälschergenossenschaft sogleich die Klippe dieses judäischen Traditionsstromes, wenn man ihn in der Dichtung weiterfließen lassen wollte. Denn was wäre in der rauen Wirklichkeit jener Zeit geschehen? Ein Mann, der so aufrührerisch redete, wie Jesus es als Messias tun musste, wäre unweigerlich bereits nach wenigen Monaten gefangen genommen und hingerichtet worden. Eine so kurze Dauer der öffentlichen Tätigkeit Jesu konnten die Fälscher auf keinen Fall gebrauchen, wie wir sogleich noch zeigen werden. Da die Fälscher klug waren, sahen sie bald, wie man die Klippe umgehen konnte. Der Messias durfte zwar in Bethlehem geboren werden, er musste aber seine Wirksamkeit in der Öffentlichkeit möglichst weit ab von Jerusalem beginnen, und so ergab sich die Lösung von selbst. Der Meister und die Jünger mussten in Galiläa beheimatet sein. Es ergaben sich also Widersprüche, die jedoch nicht zu vermeiden waren und darum im Prinzip akzeptiert werden mussten. Was nun das Problem der Dauer des Wirkens Jesu anbetrifft, so waren folgende Punkte zu überlegen. Nehmen wir einmal an, die Fälscher hätten sich auf eine einjährige Wirksamkeit geeinigt. Nach einigem Nachdenken erheben sich dann folgende Bedenken. Jesu Tätigkeit sollte sich sowohl in Galiläa als auch in Judäa und besonders in Jerusalem abspielen. Nun durfte aber der Messias doch nicht bloß wie ein predigender Pilgersmann auf dem Wege von Nazareth nach Jerusalem sein. Denn sein Messiasberuf sollte und musste darin bestehen, möglichst in allen, jedenfalls in vielen Städten Galiläas und Judäas das kommende Gottesreich anzukündigen und überall im Lande durch Wundertaten seine göttliche Sendung zu legitimieren. Dazu bedurfte es Zeit, auch in der Dichtung, zumal anfangs nicht bloß ganz Galiläa, sondern sogar gelegentlich noch heidnisches Land, auch das halbjüdische Samaria, bereist werden musste. Vor allem musste aber noch ganz Judäa mit Jerusalem zur Buße gemahnt werden. Wie konnte man, ohne ins Lächerliche zu verfallen, den Messias am Ende seiner Laufbahn klagen lassen, dass das jüdische Volk trotz all seiner Bekehrungsbemühungen das angebotene Heil ausgeschlagen habe, wenn er sich nicht wirklich in harter, also längerer Arbeit um die Seele seines Volkes abgemüht hätte?